Hallo und herzlich willkommen beim E-Government Podcast. Heute wieder frisch aus den Faxgeräten der öffentlichen Verwaltung, die Monatsschau. Ja, herzlich willkommen zur 117. Ausgabe des E-Government Podcast. Heute wieder die Monatsschau, wie schon gehört im Intro. Und wir sind heute zu dritt. Die letzte Sendung, die ich gemacht habe, war auch die Monatsschau. Das heißt, ich habe im letzten Monat überhaupt nichts gemacht. Dafür meine Entschuldigung, aber da war Urlaub dazwischen und da waren auch ein paar Absagen dazwischen. So ist das Leben. Das kam auch dazwischen. Und jetzt geht es aber weiter mit der Monatsschau und ich habe heute den Peter da. Hallo Peter. Hallo Thorsten. Und ich habe den Ingo da. Hallo Ingo. Hallo Peter, hallo Thorsten. Und wir werden das wieder zusammenschaufeln, also die Lage dazu und Kehr zusammen, wir schaufeln zusammen, das, was im letzten Monat passiert ist. Und wir fangen gleich mal an mit der Lage der Nation, weil ich sie ja gerade schon erwähnt habe. Und es geht los mit der Monatsrückschau. Die Lage der Nation hat jetzt, wir hatten es letzte Mal angekündigt, in der Lage der Nation 301 haben sie sich mit der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung beschäftigt. Die Folge ist inzwischen raus und auch die 302, das ist deren zweiter Teil zur Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, ist auch raus. Ist eine absolute Hörempfehlung und deswegen das Ganze auch hier in der Monatsrückschau. In den Shownotes findet ihr die Links zu den beiden Sendungen und auch einen Link von der agilen Verwaltung, die das Ganze sich mal angeschaut haben und eigentlich sind die unterm Strich dazu gekommen und haben gesagt, genau so ist es. Ingo, Peter, was sagt ihr dazu? Ja, ich finde auch, dass ganz vieles genauso ist, insbesondere, dass man natürlich den Anspruch dort hatte, das journalistisch aufzubereiten für Normalbürgerinnen und Bürger und da ist es, glaube ich, sehr gut gelungen. An ein paar Stellen habe ich ein bisschen so immer diesen Effekt gehabt, dass ich entweder gesagt habe, ja, ja, ja oder nein, oh und so. Also es gab durchaus so bei mir immer wieder so ein bisschen einmal Kopfnicken und einmal Kopfschütteln, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, muss man sagen, ist das eine ganz tolle Arbeit, was sie da gemacht haben. Da gebe ich dir recht. Ja, dem würde ich mir auch anschließen. Toll aufbereitet. Ich habe es gerne gehört. War ja ein bisschen länger, auch beide Folgen hintereinander muss ich hören, weil ich die erste gar nicht vorher schon gehört hatte. Was ich übrigens auch enorm cool fand, war, wie sie die Möglichkeiten des Podcastens ausgenutzt haben. Ich weiß nicht, ob ihr das selber mitbekommen habt. Ich habe es nämlich im Auto gehört. Und zu ihren Erzählungen ändern sich also die Bilder, die angezeigt werden. Fand ich nochmal ein Schippchen draufgelegt, fand ich sehr gut. Insgesamt muss ich sagen, ich war erstaunt, wie viel Aufwand die reingelegt haben. Das ist schon eine tolle Produktion. Ja. Genau. Da kann ich mich nur anschließen und ich hoffe, die beiden dann auch mal endlich mal wieder persönlich zu treffen und mal so drüber zu schnacken. Aber Ingo, du hast auch noch was mitgebracht. Ja, ein Thema, wo wir uns auch im Vorgespräch nicht ganz sicher waren, wie wir damit umgehen, die Digitalstrategie der Bundesregierung. Wir haben sie alle gelesen und zumindest ich habe auch eine ganze Menge an Reaktionen aus anderen Podcasts mir angehört. Ich würde es dann auch hier bei der News belassen. Ja, jeder, der noch nicht dran vorbeigekommen ist, dem sei empfohlen, das einfach mal zu überblättern. Da sind sicherlich Themengebiete dabei, die einen mehr interessieren als andere. Insgesamt ja, vertreten wir hier die Meinung, wir finden es gut, dass die Bundesregierung eine solche Strategie öffentlich bekannt gibt und sich damit auch vorher beschäftigt. Auf der anderen Seite würden wir uns da dann doch im Sinne der Strategie, vielleicht muss man insgesamt die Begrifflichkeit einer Strategie sich da nochmal drauf einigen, was man da eigentlich erwartet. Also und das, was wir jetzt bekommen haben, hatte mich jetzt an keiner Stelle wirklich direkt zu einer Handlung motiviert, sag ich mal. ich finde, es ist vieles im Konjunktiv und auch vieles als Absichtserklärung formuliert, wo man sich kaum vorstellen kann, wie das gefüllt werden will. Aber gut, jetzt haben sie, glaube ich, 2 Jahre Zeit, vielleicht anderthalb, wenn man die Wahlen einrechnet, um da mal sagen wir mal, Fleisch am Knochen entstehen zu lassen. Und wir werden sehen. Ansonsten wäre natürlich dann bei der nächsten Digitalstrategie dann vielleicht fundierte Kritik im Vorfeld schon möglich. Ja, das lassen wir jetzt so. Und Peter, du bist mit dem nächsten Punkt dran. Ja, das ist ein Follow-up. Wir haben letztes Mal berichtet gehabt, dass die Vergabekammer Baden-Württemberg da ein Problem hatte mit einem Auftrag, der ist an einen Unternehmer gegangen oder an einen Bieter gegangen oder sollte an einen Bieter gehen, der Amazon Cloud Services nutzt, und Amazon Cloud Services sind dann, ist ein US-Anbieter, und dementsprechend war es dann so, dass die Vergabekammer gesagt hat, das geht nicht. Die haben das also ziemlich eng ausgelegt. Wir haben das letztes Mal als Sensation verkündet. Und es ist aber so, dass das Oberlandesgericht Karlsruhe diese Entscheidung jetzt wieder aufgehoben hat und hat zumindest gesagt, naja, so pauschal und allgemein geht's nicht, dass man einfach einen Bieter ausschließt. Noch dazu, weil die Cloud-Services natürlich Subunternehmer waren, aber umgekehrt ist es so, man weiß also nicht genau, was mit dem Urteil jetzt anzufangen ist. Auf jeden Fall diese Sensationsmeldung, die wir beim letzten Mal gehabt haben, die müssen wir ein bisschen wieder zurücknehmen, weil die übergeordnete Instanz quasi die Vergabekammer gleich wieder aufgehoben hat. Genau. Nächstes Thema ist bei mir ein Déjà-vu. So vor 5 Jahren ungefähr stand das gleiche Mal zum Thema China in den Nachrichten, und China hat es inzwischen auch gemacht, und zwar Russland will jetzt von Windows auf Linux wechseln. Link ist in den Shownotes, mehr muss man dazu nicht sagen. Und dann machen wir weiter mit dem Thema Smart City. Und zwar ist ein Ranking der Smart City oder der Smart Cities in Deutschland rausgekommen. Und was soll man sagen? Also ganz vorn ist nicht, wie wir alle gehofft haben, München, sondern ganz vorne ist Hamburg. Und dann kommt München, und dann kommt als nächstes auch schon Dresden, die ich in dem Thema Smart City eigentlich überhaupt gar nicht so auf dem Schirm gehabt habe. Aber die scheinen hier ganz gut vorgelegt zu haben oder nachgeholt zu haben, so dass sie im Smart City Ranking vom Bitkom immerhin auf Platz 3 kommen. Peter, du hast lange für München und auch für das Thema Smart City gearbeitet. Was sagst du dazu? Ja, also ich finde, diese Rankings sind immer ziemlich schwierig. Also die beruhen zu einem großen Teil immer auf, jetzt hätte ich beinahe gesagt, Literaturrecherche. Also die gehen halt rein, schauen sich die Websites an und so weiter und so fort. In dieses Ranking fließen auch zum Beispiel klassische E-Government-Services mit ein. Also auch die Definition des Begriffs E-Government ist da, kann man auch drüber diskutieren. Ansonsten, ich meine, die Hamburger beschäftigen sich lange genug mit dem Thema. Die machen auch eine ganze Menge. Also die haben sicher da auch was drauf. Und München bemüht sich auch an der Stelle über diese EU-Projekte und so weiter. Also da tut sich was, aber einerseits die Definition E-Government muss man sich nochmal anschauen, und dann ist es immer noch aus meiner Sicht ein relativ neues Feld in Europa, und ich meine, unsere Städte sind einfach winzig im Vergleich zu den Megacities, die sich wirklich mit diesem Smart-City-Thema beschäftigen, und wenn da Singapur oder sowas man mal anschaut, dann geht es da um ganz andere Dinge als bei uns. Also von dem her, wir sind da in einem Experimentierfeld dieser Smart Cities, und ich finde es ganz nett, ich finde es ganz interessant, aber ich darf dem auch nicht zu viel beimessen. Aber wenn wir gerade beim Ranking sind, du bist gleich dran mit dem nächsten Ranking. Ja, es gibt den E-Government Benchmark von der Europäischen Kommission. Das ist also eine europaweite Untersuchung, wobei in dem Fall also Europa, glaube ich, nicht als EU zu verstehen ist, sondern als geografisches Europa. Und in dem Ranking hat halt Deutschland wieder mal relativ mittelmäßig abgeschnitten, sagen wir es einmal so. Wir haben da irgendwie Platz 21, und das ist also zwar nicht so schlecht, aber also bei Weitem gibt es da ganz viel Luft nach oben. Was ich aber interessant finde, ist das, wenn man mal schaut, wer sind die Länder, die da so weit oben sind, dann haben wir da auf Platz 1 Malta, auf Platz 2 Estland, auf Platz 3 Luxemburg, auf Platz 4 Island. Das heißt, das sind lauter kleine Länder, und wenn ich ich die alle einmal zusammenzähle, dann haben die noch nicht so viele Einwohner wie ein Bundesland mit Bayern zum Beispiel. Also ich finde es immer ganz spannend, dass offensichtlich die kleinen Länder sich da viel leichter tun. Und wenn man so die großen Schiffe anschaut, Frankreich, Italien oder sowas, dann ist es ja so, dass die auch nicht so viel anders sind wie wir. Wer sehr positiv raussticht mit Platz 5 ist Niederlande. Niederlande ist, naja gut, auch bloß so groß wie Nordrhein-Westfalen oder Nordrhein-Westfalen ist genauso groß wie Niederlande. Kann man also auch sagen, okay, wenn man mal die Größenordnungen zusammenrückt, aber Niederlande ist da also jetzt wirklich von den größeren Ländern ganz ordentlich mit dabei mit dem Platz 5. Und also für uns ist das eher peinlich, weil also wir haben unsere Komplexität, wir haben die Größe, aber wir haben natürlich auch wirtschaftliche Macht und die bringt man nicht, die PS bringt man nicht auf die Straße. Und das wird in diesen Rankings halt immer deutlich und ich glaube, das EU-Ranking da ist sehr seriös. Also das, glaube ich, ist durchaus ernst zu nehmen. Ja, ich glaube, die kleineren Länder haben auch dieses Skalierungsproblem nicht so deutlich wie die großen Länder. Weil, wenn ich mir überlege, wie lange der OZG-Rollout dauert, das ist ja irre, bis wir jede unserer 11.000 Kommunen damit versorgt haben. So ein kleines Land, ja gut, die haben vielleicht 20, 30 Kommunen und es ist gleich versorgt. Also ich habe gesagt, das ist nicht bloß EU, sondern es sind halt, also ist geografisches Europa quasi. Also ist zum Beispiel auch die Schweiz mit dabei, was mich sehr irritiert hat. Die sind nur auf Platz 28 gelandet. Subjektiv hatte ich die immer viel höher drauf. Wäre vielleicht auch noch ganz interessant, ist, wenn wir da einmal ein bisschen hinschauen, ist Österreich auf Platz 13. Die machen es uns also ordentlich vor. Also die sind ziemlich weit oben. Ja. Ja, wobei, also ihr habt es ja jetzt schon ein paar Mal auch gesagt, das ist schwer, diese Dinge miteinander zu vergleichen. Ich weiß nicht, ob man dieses Ranking halt wirklich in der Form sehen müsste, dass Platz 1 nun der allerbeste ist. Irgendwie ja. Aber meint ihr, dass Deutschland realistischerweise, also Platz 21 ist, glaube ich, nicht mal die Mitte, ne? Peter, du hast gesagt, mittelmäßig, das ist eher so unteres Drittel. Meinst du, dass wir das in den nächsten 10 Jahren in irgendeiner Form verändern können? Also ich weiß jetzt nicht, also ich meine, das ist ja immer relativ gesehen, das heißt, auch die gut sind, machen natürlich weiter, entwickeln sich auch weiter. Insofern weiß ich nicht, ob wir uns da aus dem Mittelfeld rausbewegen, aber ich weiß, dass wir jahrelang immer die Diskussion zum Beispiel hatten, Italien war vor Deutschland, dann haben wir das OZG auf den Markt geworfen, hätte ich beinahe gesagt, und dann sind wir um ein paar Punkte vorgerückt und dann haben wir Italien zum Beispiel überholt oder so. Oder wenn man jetzt umgekehrt sagt, okay, wenn man Frankreich vergleicht, die sind auf Platz 18, wir sind auf 21 und da das zu kippen oder zu verändern, das kann ich mir relativ gut vorstellen. Also da verschirbt sich ja immer wieder was. Aber dass wir jetzt auf Platz 3 landen, das glaube ich genauso wenig wie das, dass wir auf Platz 35 oder sowas landen. Ich finde ja, das Lohnenswerte ist, wenn man so ein Ranking hat, halt irgendwie hinzugucken, was macht denn den Platz 1 bis 5 dann so aus? Was funktioniert gut? Weil wir sind ja, hast ja gesagt, die Größenordnung, wir sind ja ein Dampfer gegenüber den Gewinnern gerade. Vielleicht können wir das auch in Zukunft eher so handhaben, dass wir sagen, wir gucken uns mal an, was die so erfolgreich macht. Was funktioniert denn gut und lässt sich das nicht eigentlich in Deutschland adaptieren? Ja, dass man ähnlich wie vielleicht Kommunen manchmal vorgehen, dass sie sagt, die Finanzschwächeren schauen mal ganz gern hin, was funktioniert bei den Finanzstärkeren, die auch mal ein größeres Risiko gehen können und kommen dann 2-3 Jahre dann auch, danach dann auch da an, aber eben mit der Sicherheit, dass sie ihre Mittel halt eben auch sinnvoll einsetzen. Ich finde, wir sollten den Gewinnern das gönnen und auf der anderen Seite aber eben auch ganz so, also wir kennen unsere Komplexitäten und unsere Probleme und da müssen wir halt mit ruhiger Hand ran, ja. Genau, also ich bin auch der Meinung, wir sollten immer mal mehr links und rechts schauen, was man da vielleicht abschauen kann. Vielleicht einen Punkt, ich hätte zwei Interpretationen. Das eine ist das, dass man, also man merkt ja gerade, dass die skandinavischen Länder zum Beispiel alle vorne dran sind und da ist so die Einstellung zur Digitalisierung und die Offenheit ist da, glaube ich, einfach größer als bei uns. Also diese kritischen Stimmen sind da nicht so breit, aber Ich habe letztes Mal etwas gehört, was mich wahnsinnig zum Nachdenken gebracht hat, nämlich die Aussage, vielleicht funktioniert Verwaltung, konventionelle Verwaltung in Deutschland relativ gut und wir haben eine sehr gute Verwaltungstradition mit der Folge, dass der Leidensdruck bei uns gar nicht so groß ist. Das heißt, dass die Menschen oft gerne zu den Verwaltungen gehen, auch gerne vor Ort gehen, sich auch gerne beraten lassen und dass deshalb auch von der Seite der Bürgerinnen und Bürger diese Erwartungshaltung und der Druck gar nicht so ist wie in manchen anderen Ländern. Und ich meine, gut, dieses Estland, das immer wieder als Beispiel rangezogen wird, hat natürlich mit digitaler Verwaltung gestartet. Also die sind damals gegründet worden und haben gesagt, wir fangen gar nicht mit analoger Verwaltung an, sondern haben sofort mit digitaler Verwaltung gestartet. Das ist natürlich eine völlig andere Ausgangsposition als ein Land, das 1000 Jahre Verwaltungstradition hat. Also 1000 Jahre würde ich jetzt bei uns mal nicht so sagen, aber wir haben tatsächlich Verordnungen, Gesetze, die sind 100 Jahre locker alt. Und auch die Prozesse, ja. Aber insgesamt, also unsere also die Gebietskörperschaften oder so existieren viele über 1000 Jahre. Peter, ich bin ein großer Anhänger von dieser Sichtweise, weil ich selber an mir merke, wie gerne ich eigentlich auch den Vorortservice in Anspruch nehme. Er ist nicht weit entfernt. Gut, ich wohne in Berlin. Es gibt sicherlich Orte, da ist es viel weiter weg. Ich sag auch gerne an der Stelle, das E-Government, das wir heute erstellen, externalisiert die Komplexität und die Schwierigkeiten, die in Fachverfahren existieren, an Bürger. Solange wir es nicht schaffen, das E-Government so einfach werden zu lassen, wie ich setze mich dort vor Ort hin, beantworte 3 Fragen und bin durch, werden wir keine Begeisterungsstürme ernten. Ja, das ist immer der viel, viel zitierte Umzug, wenn man sich das anguckt, was da jetzt sozusagen als digitaler Prozess gemacht worden ist, ist schon nachvollziehbar, warum das so ist. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich so, am liebsten würde ich als Bürger einfach nur sagen, ich bin da und dahin gezogen. Alles andere soll sich regeln. Und das ist diese Servicequalität, die du im Bürgeramt bekommst, aber heute nicht im E-Government. Ja, ich finde es ja, also man muss ja auch überlegen, was bewegt die Menschen, die Dienste zu nutzen. Und ich glaube, einerseits den Nutzen zu erkennen und die positive Motivation ist das eine, aber der Leidensdruck ist halt oft auch das andere. Und wenn der Leidensdruck nicht so groß ist und die positive Motivation auch nicht so groß ist, dann kommt genau das raus, was wir im Moment gerade haben. Genau, das waren die letzten Worte des Peter zu diesem Thema und ich gebe direkt weiter an Ingo, weil Ingo möchte was über eine Errungenschaft erzählen. Ja, auch wieder ein Thema, wo wir uns stark zusammenreißen müssen, um nicht gleich in eine Diskussion zu verfallen. Also die News ist pur, dass die Protokolle der Abteilungsleiterrunde des IT-Planungsrates gerade nur aus 2021, aber befreit worden sind. Ja, das. Ich habe jetzt einfach den Thorsten zitiert, wie er es hier im Vorgespräch benannt hat. Und befreit worden ist aber eigentlich das, was ich hier auch ganz gerne sagen würde. Also ich finde es gut, dass es eine solche Initiative wie Frag den Staat gibt. Da kommt es nämlich her. Das kann also jetzt jeder auf ewig nachlesen. Der Fakt an sich ist toll. An der Stelle würde ich aber auch ganz gerne nochmal darauf hinweisen, weil der Frag den Staat hat diese Problematiken mit der Frontex. Es gibt einen Trend, dass Ministerien und Institutionen, auch europäische Institutionen, ihre eigenen Portale aufmachen, also dem Frag dem Staat Portal Konkurrenz machen. Das ist aber nicht dasselbe. Dasselbe ist es deswegen nicht, weil sie sich dort das Hausrecht sozusagen rausnehmen, um solche Dinge auch, die dann mal veröffentlicht worden sind, wieder zurückzuziehen. Ich finde, das fragt den Staat oder überhaupt dieses Verhältnis der Zivilgesellschaft hin zur Politik und eben das Informationsfreiheitsgesetz ist etwas, was wir vielleicht auch nochmal schwerpunktmäßig besprechen könnten. Ist eine tolle Nachricht, dass wir mehr Einblick bekommen in etwas, was bisher nicht veröffentlicht worden ist. Und es ist die zweite tolle Nachricht, dass es da irgendwie auf ewig nachzulesen ist, dass es also wirklich befreit ist, ja. Peter, ich übergebe an dich mit deinem zweiten Lieblingsthema. Dein erstes Lieblingsthema ist der Elster. Nein, ist eine ganz kurze Nachricht, aber wir haben ja uns vorgenommen, auch immer wieder positive Dinge hier zu berichten. Und wenn man mal an die BAföG-Front quasi schaut, BAföG ist ja seit November 2020 online und wir haben inzwischen 231.000 Anträge, also in der Zeit von November 2020 bis August 2020 jetzt gestellt. Also das heißt, da würde ich sagen, da ist, glaube ich, wirklich eine Nachfrage, nicht so wie bei anderen Sachen, die der Thorsten heute noch erwähnen wird, aber an der Stelle gibt es wirklich große Fallzahlen. Das Thema ist ja auch im dem vorher schon erwähnten Lage der Nation Podcast ein Thema, wo man das anspricht. Was ganz wichtig ist, das BAföG funktioniert auch sehr gut mit dem neuen Personalausweis, also ein perfektes Einsatzszenario auch für den MPA. Also an der Stelle mal was Positives. Peter, ist das verpflichtend? Ah, das ist ganz komisch. Also man kann das Portal nutzen, auch ohne den Personalausweis, aber die Antragstellung selber muss man sich mit dem Personalausweis anmelden. Ich meine, ist es verpflichtend, es digital zu machen über die Plattform? Also nein, ist nicht verpflichtend. Also wir haben ja immer die Philosophie, dass wir sagen, wir wollen die Services auch immer noch in analoger Form anbieten. Aber das war genau der Vorschlag aus der Lage der Nation, dass die gesagt haben, macht es doch verpflichtend. Und das wäre dann ein Beispiel, wo man zwingend quasi den Personalausweis einsetzen müsste dann. Also um einfach den Personalausweis zu pushen an dieser Stelle. Aber wie gesagt, wir haben in Deutschland immer noch im Moment die Philosophie, dass wir sagen, analog muss auch möglich sein. Also es heißt immer, in den Gesetzen heißt die Formulierung, auch digital anzubieten. Also das heißt, und das ist im Umkehrschluss heißt es, auch digital bedeutet, dass es noch einen anderen Weg gibt. Ja, die Aussage mit dem Verpflichten kommt aus Dänemark von Lars Frelle-Petersen. Den hatte ich ja auch schon mal im Podcast. Und der hat gesagt, in Dänemark haben sie einfach ein paar Dinge verpflichtend digital gemacht. Und das hat einen wahnsinnigen Push gegeben. Aber wenn wir gerade beim Befreien waren, du befreist schon wieder was, lieber Ingo. Ich hatte eine andere Überleitung im Kopf, das war das mit den positiven Nachrichten. das Handelsregister ist frei abrufbar. Ich glaube eigentlich in derselben Form wie vorher auch. Also ich habe das jetzt auch gerade nochmal gemacht. Bloß, dass man vorher für vieles Geld bezahlen musste. Das ist weg. Es gibt von der Initiative bund.dev, die e.V., dann auch sozusagen den Versuch, das alles nochmal so aufzubereiten, dass es noch mehr Wert bekommt. Ja, und da haben wir dann zu sehen können, dass es also sozusagen jetzt dann ein Beispiel dafür gibt, dass diese Befürchtung, dass man, wenn man Open Data, sag mal, unkuratiert machen würde, durchaus auch mal schiefgehen kann. Das heißt also, in diesem Register sind durchaus auch Daten vorgefunden worden, wie Ausweisdokumente und dergleichen, die dort nicht wirklich reingehören, zumindest nicht zum Abruf. Das ist aber auch wiederum so, dass diejenigen, die es gefunden haben, das ist jetzt hier im Ideal besonders Lilith Wittmann gewesen, die das veröffentlicht hat, sehr verantwortungsvoll damit umgegangen sind. Ne? Und die haben also sozusagen nicht gesagt, hier habt ihr alle, sondern haben diesen Datensatz halt irgendwie nach Bewerbung zur Verfügung gestellt und überlegen da sehr genau, was sie dann mit diesen Daten, die sie eigentlich nicht haben sollten, eigentlich dann machen werden. Ja, ich finde, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir zum einen beim Open Data sozusagen halt tolle Prozesse brauchen und zum anderen aber auch, dass die Zivilgesellschaft eben auch ganz große Verantwortung übernehmen kann und auch das macht. Ja. Gut, ich darf dann heute auch die Monatsrückschau schließen. Nee, du hast noch was. Naja, ja, das war jetzt die Einleitung dazu. Ach so, die Einleitung ich finde, wir haben das heute sehr gut gemacht, weil wir sind nämlich mit dem Positiven, man behält ja immer das, was am Ende gesagt wird. Und am Ende haben wir noch eine kleine Anekdote. Das heißt also, auch andere Länder haben andere Probleme. Wir sind mit unseren Gesetzen auch immer nicht ganz so glücklich, aber es geht sogar noch schlimmer. Und zwar hat also der japanische Digitalminister sein Amt angetreten und das Erste, was er dazu auch in der Pressekonferenz gesagt hat, er glaubt, das sei nicht mehr ganz zeitgemäß, dass die Bürger immer Disketten mitbringen müssen. Das heißt also, Japan ist ein Land, das in dem die Diskette erfunden worden ist, und in den über 6000 Gesetzen steht in dem Artikel, den Link werden wir in die Shownotes geben, ne? Stehe wohl drinne, dass Bürger also ein beschreibbares Medium mitbringen müssen. Häufig steht ganz konkret drin, es muss eine Diskette sein. Manchmal steht drin Minidisc. Die ist offensichtlich auch noch weiterentwickelt worden. Manchmal steht drin beschreibbare CD. Ich fand die Vorstellung, dass nicht nur in jeder solcher Amtsstube ja ein solches Schreibegerät sein muss, sondern ja auch Bürger ja vermutlich halt irgendwie auf ihre Daten zugreifen wollen und sowas noch zu Hause vorhalten, fand ich ganz putzig und hat mich sozusagen auch nochmal darin bestätigt, wir machen hier ganz normale Arbeit. Andere Menschen haben andere Probleme. Da kann man mal drüber lachen. Ich glaube auch, die Japaner finden viele Sachen, die wir hier so machen, zum Lachen. Aber das ist doch zum Schmunzeln. Die machen also so wie das, was wir, wie haben wir das genannt, wo wir uns die Gesetze hier angeguckt haben? Normkontrolle? Nee. Du meinst es Normenscreening? Normenscreening, dankeschön. Das Wort habe ich, ja, genau. Also Japan hat offensichtlich ein Normenscreening vor, um möglichst oft den Diskettenzwang wieder zu entfernen. Damit waren die auch irgendwie vor 20 Jahren offensichtlich mal so ganz, ganz weit vorne mit. Da war das eine super Idee. Sie haben vergessen, das wieder aus den Gesetzen rauszunehmen. Ist vielleicht auch einfach mal nochmal ein schöner, anekdotischer, schönes Beispiel dafür, dass man eine konkrete technische Umsetzung möglichst nicht ins Gesetz schreibt. Ja, ich habe mich schon gewundert, warum man immer noch nagelneue Diskettenlaufwerke kaufen kann. Das brauchst du, wenn du nach Japan fährst. Genau. Vielen Dank, dass du die Monatsrückschau abgeschlossen hast, und ich übernehme gleich wieder, und es geht um die OZG-Leistung des Monats. Da haben wir heute ein paar, und zwar habe ich die Waffenbesitzkarte rausgesucht, also Waffenbesitzkarte und weitere waffenrechtliche Erlaubnisse, und die habe ich einfach nur rausgesucht, weil das die aktuellste ist, die gerade diese Woche veröffentlicht wurde und sich im Rollout befindet. Und dann habe ich noch was ich glaube, Kurioses gefunden. Ich glaube, die ganzen Nordländer werden sagen, das ist was ganz Normales. Und zwar ist das ein Antrag für Flaggenzertifikate. Da habe ich mich gefragt, Mensch, wie oft braucht man das überhaupt? Warum haben wir das mit so einer hohen Priorität digitalisiert und haben nicht unsere Kraft und Investitionen in eine andere Richtung gelenkt? Stellt sich raus, naja, 1500 Anträge pro Jahr werden da gestellt. Ob es das wert ist, deswegen so hoch priorisiert zu werden, ist jedem selbst überlassen, aber das wird schon seinen Sinn haben. Dann bleiben wir im hohen Norden, und da muss ich mich jetzt gerade etwas zurücknehmen, weil ich nicht genau weiß, worum es da geht, aber das hat uns der Christian, der heute leider verhindert ist, ins Pad geschrieben, und zwar das Bremer Vergabeportal, was 35 Boosterleistungen enthält. Wer sich dafür näher interessiert, findet den Link in den Shownotes. Und dann, Ingo, hast du noch eine Nichtleistung mitgebracht? Ja, und das soll eine große Ausnahme in dieser Kategorie OZG-Leistung des Monats werden, aber vielleicht nennenswert, weil wir dann verstehen, wie Politik auch mal so funktionieren kann. Im OZG steht also die Leistung drinne, dass man online aus der Kirche austreten können soll. Und keins der Bundesländer hat Lust darauf, es umzusetzen. Es gibt natürlich wie immer ein verantwortliches Bundesland, das hat keine Lust drauf, die anderen auch nicht. Viele haben Landesgesetze, die dem entgegenstehen, und es gibt wohl ein Bundesland, das wäre Brandenburg, das eigentlich per Gesetz das machen könnte, aber auch irgendwie keine Lust drauf hat und sich da sagt, na, das Land, was dafür zuständig ist, soll das als EFA-Leistung veröffentlichen, dann werden wir das auch einsetzen. Einzig wohl Berlin möchte das irgendwann mal machen, muss aber dafür erstmal die Gesetze ändern. Das hat mich wirklich viel nachdenken lassen, weil also auf der einen Seite ist ja quasi das OZG an der Stelle halt irgendwie offensichtlich wertlos. Auf der anderen Seite frage ich mich sowieso, was hat eigentlich der Staat mit dem Kirchenein- und Austritt zu tun? Ich habe mich dann mal ein bisschen schlau gemacht im Internet und mal geguckt, wie leicht ist es denn eigentlich, in die Kirche einzutreten? Und stellt sich raus, also beide Akte verlangen ein Beratungsgespräch. einzig und allein der Wiedereintritt. Also ich war mal in der Kirche, ich bin getauft, glaube ich, und war ausgetreten. Und wenn ich dann wieder eintreten kann, dann kann ich das per Hotline machen. Dann kann ich irgendwo anrufen und sagen, ich bin wieder dabei. Empfehle ich jedem mal zu lesen. Die Kirche hat da offensichtlich ein Content-Management-System, weil überall eigentlich das Gleiche drin steht. Da stehen dann nämlich auch die 10 besten Gründe, um wieder in die Kirche einzutreten drinne. Das fand ich wirklich ein mega gutes Marketing. Ja, im Grunde genommen brauchen Sie alle keine Angst haben, wenn Sie wieder in die Kirche eintreten wollen. Rufen Sie einfach an und lesen uns irgendwas aus dieser Liste hier vor. Und da stehen übrigens auch so Kuriositäten drin wie, ich bin zur Besinnung gekommen. Gut, also erwähnenswert vielleicht hier als OZG Nichtleistung des Monats. Das wird vermutlich nie kommen. Wir haben also von 575 können wir eine streichen. Ja, Peter, du wolltest noch. Ja, ich würde die Anmerkung noch machen. Also ich habe mir das auch mal angeschaut. Es ist ja offensichtlich so, in den Bundesländern wird es den Leuten erst einmal schon überhaupt unterschiedlich schwer gemacht, aus der Kirche auszutreten. Also manchmal brauche ich einen Termin am Standesamt, manchmal brauche ich einen Termin am Gericht und manchmal brauche ich notarielle beglaubigte Unterschrift und was weiß ich alles. Also richtig unterschiedlich schwer. Und normal macht man ja so Formvorschriften, um Bürgerinnen und Bürger vor unüberlegten Handlungen zu schützen. Jetzt ist aber an der Stelle ja das ja so, dass, so wie der Ingo gesagt hat, dieser Schutzgedanke der Bürgerinnen und Bürger ja wegfällt, weil die ja jederzeit wieder eintreten könnten. Und zwar ganz einfach. Das heißt, ich stelle mir die Frage, für wen ist dieser Schutzgedanke bezüglich der unüberlegten Handlungen hier? Und ich kann mir nur vorstellen, dass das also da an der Stelle um die Kirchen geht und um die Kirchensteuer. Ja, und Ingo und ich, wir arbeiten ja beide bei so Softwareherstellern, die genau Software für genau sowas bauen. Dafür gibt es eine standardisierte Nachricht. Das heißt, wir könnten hier einen Online-Dienst total einfach auf Standards bauen. Im Übrigen gibt es eine zivilgesellschaftliche Initiative, würde ich es noch nicht nennen, weil es noch ein bisschen in Kinderschuhen ist, wo sich ein paar Hacker zusammengetan haben, die tatsächlich überlegen, das selber zu bauen und als Open Source den Kommunen zur Verfügung zu stellen. Weil es geht ja über Standards, man kann über Standards kommunizieren. Ja, ich finde, also jeder Politiker, der jetzt hier in der E-Government-Podcast-Reihe mal vorkommt, der sollte diese Frage bekommen. Einfach nur, um zu sehen, wie Politiker sich winden. Weil ich kann mir vorstellen, also es gibt kaum ein heißeres Eisen, als Kirchenaustritt zu kommentieren. Das, okay. Ich kann mich dunkel erinnern, dass wir hierzu schon mal einen Prototypen gebaut haben vor vielen Jahren. Ja. Und den wollte dann keiner sehen. Den wollte keiner. Der ist in der Giftkiste verschwunden. Ja. Toxische Fassverfahren. Genau. Okay. Ja, aber hören wir auf mit dem Kuriosen und gehen weiter zu einem meiner Herzensthemen, und zwar zum Thema Podcasting. Und zwar, um das Thema Podcasting noch ein bisschen weiter nach vorne zu treiben, haben wir hier die Rubrik empfehlenswerte Podcasts. Und ich habe das Ganze noch ein Stück weiter getrieben und habe ein Podcast-Verzeichnis geschaffen. Das heißt Pod4Gov. Das ist pod4gov.de. Da findet ihr ein Verzeichnis mit Podcasts aus der öffentlichen Verwaltung, für die öffentliche Verwaltung, um die öffentliche Verwaltung und aus der Politik. Da gibt es sogar 2 Feeds, die man abonnieren kann. In einem sind alle Podcasts drin, die ich da im Verzeichnis habe. Es sind noch nicht alle im Verzeichnis. Im Verzeichnis sind momentan 28 Podcasts. Ich habe aber noch ungefähr mindestens genauso viel im Backlog, die ich noch eintragen muss. Und es gibt noch einen zweiten Feed. Das ist so eine Art Kuration. Da schmeiße ich immer Einzelfolgen rein von Podcasts, die sich jetzt nicht ausschließlich mit der öffentlichen Verwaltung beschäftigen, wie jetzt zum Beispiel Lage der Nation. Die beiden Sendungen sind da auch mit drin. Und den kann man auch abonnieren. Und man bekommt dann automatisch diese quasi von mir empfohlenen Episoden. Also schaut euch mal an, pod4gov.de. Wenn ihr wollt, abonniert diese beiden Feeds, da habt ihr automatisch alle Podcasts drin, die ich inzwischen gefunden habe zum Thema öffentliche Verwaltung und auch Einzelepisoden, die sich damit beschäftigen. Sag mal, Thorsten, derzeit steht da ja noch Beta dran. Ne? Was ist denn das, was dir eigentlich noch fehlt, um dieses Beta zu entfernen? Ja, das ist noch nicht so ganz so hübsch. Also ich könnte noch ein bisschen, wenn jemand Bock hat, ein bisschen WordPress-Verschönerung zu machen, darf sich gern bei mir melden. Nur eine Verständnisfrage. Das heißt, ich kann dann die anderen Podcasts alle aus meinem Podcast-Player rausschmeißen. So die Theorie. Okay. Also ich habe mit dem Christian Bettnarek gesprochen, der mir den Feed zur Verfügung stellt. Also der hat ein Projekt, das heißt fyd.de. Da kann man sich so Sammlungen in Kurationen zusammenstellen und der hat extra für mich einen Sammlungsfeed repariert bzw. angepasst, der allerdings nur 100 Episoden im Feed hat. Das heißt, je mehr Podcasts da drin sind, desto höher die Wahrscheinlichkeit natürlich, dass vielleicht Folgen nicht mit erscheinen. Also, wer mag, abonnieren, also für einen kleinen Einstieg reicht es auf jeden Fall und man kann sich auch jeden Podcast, den man dann wirklich länger hören möchte, kann man dann auch direkt einzeln abonnieren. Genau, und ihr könnt in eurem Podcast-Player der Wahl, könnt ihr diesen RSS-Feed eben selber einrichten, ne? Und dann habt ihr das quasi ganz bequem immer aktuell da. Genau, auf die Seite gehen, den Button klicken und schon ist es im Player. Das ist also. Also Interesse halber, was benutzt ihr eigentlich für Software, um Podcasts zu hören? Ich benutze Pocket Cast aktuell, weil ich den schönen Cross. Ja, Overcast benutze ich, um diese beiden Feeds zu checken. Und Pocket Casts, weil ich das Cross-Plattform benutzen kann. Mhm. Also ich bin bei Apple Podcasts noch, weil ich das meistens im Auto höre und da die Integration bisher irgendwie am besten gelungen war. Aber das geht Overcast mit Pocket Cast auch hervorragend, CarPlay hervorragend. Ja. Kann es auch wie bei der Lage der Nation die Bilder anzeigen? Jawohl. Gut. Und drunter geht's nicht mehr. Drunter geht es auch. Es gibt noch ein paar, die das nicht können. Also ich will nichts anderes mehr benutzen. Das fand ich ja Weltklasse. Genau. Okay, machen wir weiter. Ich habe noch zwei Podcasts in petto. Einer ist Kommunale Digitalisierung von Felix Schmidt. Felix Schmidt wird der ein oder andere aufmerksame Hörer kennen. Der war schon Gast bei uns hier im Podcast und mit dem habe ich mich über verschiedenste Themen unterhalten. Der hat einen eigenen Podcast, der spricht hier mit Experten und Expertinnen zu verschiedenen Themen, die ganz speziell auf die Kommunen zugeschnitten sind und die ganz speziell für Kommunen interessant sind. Klare Hörempfehlung, hier einfach mal reinzuhören. Und dann war ich auch zu Gast in einem Podcast und zwar in einem niegelnagelneuen Podcast. Und zwar ist es der Podcast der D64. D64 ist so ein Digitalverein, Digitalpolitik. Und die haben einen Podcast gestartet und den findet ihr natürlich auch in der Kuration von Pod4Gov, aber wir verlinken das auch und ich war in der ersten Episode tatsächlich dabei, auch wenn die mit der Nummer 2 beginnt. Da ging es um Self-Sovereign Identity und da wurde ich interviewt dafür. Also hört euch das mal an, da sind einige interessante Sachen dabei, ist nicht immer alles zum Thema Digitalisierung der Verwaltung, aber hier geht es auch ganz viel um generell Digitalisierung in Deutschland. Aber jetzt habe ich genug gequatscht. Jetzt gebe ich weiter an Ingo. Ingo, du hast heute ein paar eigene Themen mitgebracht, wie wir das ja so immer machen. Und jetzt leg mal los. Ja, aus der Kategorie täglich grüßt das Murmeltier haben wir mal wieder eine DE-Mail-Meldung. Die Telekom hat sowohl die DE-Mail als auch ihren E-Postbrief eingestellt. Es gibt natürlich noch weitere Anbieter. Und jetzt haben wir das erste Mal den Fall, dass also historische DE-Mails umziehen wollen. Also ein anderer Provider ist gesucht. Die DE-Mail soll quasi dort nahtlos wieder vorzufinden sein und da gibt's Probleme. In dem Artikel, den wir auch verlinken werden, ist da ein schöner Screenshot drin. Da steht drauf, dass die Exportmaximalzahl überschritten ist. In klein steht drunter, es dürfen maximal 10 DE, da fehlt auch noch ein Leerzeichen, 10 DE-Mails exportiert werden. Das ist, glaube ich, mit ganz heißer Nadel gestrickt worden. Ja, wir hatten im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen. Also ich meine, kann man ja auf der einen Seite technisch ganz lustig finden, auf der anderen Seite ist das natürlich von rechtlicher Tragweite. Ne? Die E-Mail ist ja nicht umsonst mit viel Tamtam eingeführt worden. Sie hat, glaube ich, das Vertrauensniveau hoch bekommen. Ja, hoch, ne? Also ist gerichtsfest eigentlich so, wie es ist. Ja, was sagt er dazu? Also man hat also sich sozusagen von den Versprechungen verleiten lassen. Ich meine, die Telekom ist ja nur auch nicht eine Bude, wo man jetzt sagt, ja, okay, hätte ich mal jemand anders genommen. Ne? Was sagt er dazu? Was ist die Zukunft der DE-Mail? Die E-Mail ist ein totes Pferd. Auch wenn ich neulich da sehr starke Kritik geerntet habe, als ich das gesagt habe, weil die DE-Mail ja wohl in der einen oder anderen Stelle sehr intensiv genutzt wird. Aber wenn ich mir überlege, dass die E-Mail, was habe ich neulich gelesen, eine DE-Mail im Schnitt 2 Millionen Euro kostet, kann das nicht so oft genutzt werden, wie manche behaupten. Und ich glaube, die DE-Mail ist ein totes Pferd, die muss man jetzt endlich mal beerdigen. Und das ganze Geld, was dafür drauf geht, soll man lieber in die Smart AID stecken und hier einen anständigen Postkorb oder ähnliches mit an das Bundeskonto ranbauen. Ja gut, aber was sind die Lessons learned? Also was haben wir gelernt daraus? Also ich finde das halt echt schwierig, weil also per Definition ist es so, dass eine DE-Mail sozusagen diesen gesetzlichen Schutz des DE-Mail-Gesetzes nur hat, solange sie innerhalb des DE-Mail-Systems bleibt. Und das heißt, das war ja Teil des Geschäftsmodells, dass man sagt, okay, man muss die DE-Mails auch archivieren in dem System. Und wenn jetzt der Dienst eingestellt wird, dann müsste diese Archivierung weiterhin sichergestellt werden. Und die ist aber nicht mehr weiter sichergestellt. Das heißt, für Verwaltungen, die E-Mails als förmlich in Antrag akzeptiert haben, fällt auf einmal die Grundlage weg. Und das geht also nicht, dass ich das einfach rausnehme und in mein digitales Archiv mit reinnehme oder was, sondern damit ist quasi E-Mail mehr. Und damit ist also dieser gesetzliche Schutz auch nicht mehr gegeben. Also ich halte das für ziemlich problematisch. Aber ja, auf der anderen Seite, ich habe das erlebt, also ich habe selber da genug oft dieses E-Mail-Post war reingeschaut und jahrelang gab es keine einzige Mail drin, außer Servicemitteilungen, dass Wartung stattfindet oder irgendwelche Preisanpassungen oder sonst was. Aber also, dass eine Bürgerin oder Bürger sich da gemeldet hat, kommt fast nie vor. Ich weiß aber umgekehrt, dass es so, also in Bayern die Bezirke zum Beispiel, die so Sozialangelegenheiten machen, die kommunizieren mit den Betreuern über die E-Mail sehr intensiv zum Beispiel. Also das heißt, es gibt schon Bereiche, wo tatsächlich die E-Mail auch genutzt wird. Ja, ich habe es, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt. Ich war mal die E-Mail-Authentifizierer. Also ich durfte tatsächlich die E-Mail-Konten authentifizieren, also die Inhaber authentifizieren. Da habe ich eine Ganztagesschulung für bekommen und einen super Stempel dazu mit Durchnummerierung und keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, nicht ein einziges DE-Mail-Konto authentifiziert. Okay, nächstes Thema. Genau. Die E-Mail ist tot. In Hamburg wurde vom Senat ein Gesetzesentwurf verabschiedet, der zum Inhalt hat, dass IT-Aufträge für, und jetzt muss ich das mal vorlesen, besonders sensible Bereiche nur noch an Unternehmen der öffentlichen Hand vergeben werden. Ich lese das hier mal gerade als Angestellter einer privatwirtschaftlichen Firma, die Fachverfahren herstellt, vor. Stärkt das die digitale Souveränität, wenn man Aufträge nicht mehr an private Unternehmen vergibt? Also wir reden hier mal gerade nicht über die Komplexität ausländischer Unternehmen, ja, also deutsche, in Deutschland ansässige Unternehmen. Seid ihr auch der Meinung? Ja, ich glaube, der Ansatz ist der falsche. Also man kann die digitale Souveränität nicht dadurch stärken, wenn man sich einen Login schafft für nur öffentliche Dienstleister. Weil im Zweifel hat man auf die genauso viel Einfluss wie auf einen privatwirtschaftlichen Dienstleister. Ich finde, wenn man die digitale Souveränität stärken möchte, dann soll man hier ganz konsequent das Thema Open Source reinschreiben. Ich weiß, Ingo, du kriegst da manchmal so Zittern, wenn ich Open Source sage, aber das ist genau das Thema. Wenn ich mich unabhängig machen möchte und keinen Login-Effekt wieder haben will, dann muss ich mich darauf versteifen. Oder ich mache mit dem Hersteller, keine Ahnung, einen Deal, dass der Code zwar vielleicht nicht veröffentlicht wird, sondern irgendwo im Safe hinterlegt wird oder was weiß ich, sodass, wenn der Hersteller, was übrigens auch mit öffentlich-rechtlichen Herstellern passieren kann, plötzlich diese Software nicht mehr weiterentwickelt, dass der Code da ist und es jemand Drittes weiterentwickeln kann oder wenigstens halbwegs noch pflegen kann. Also ich bin auch gespannt, wie das rechtlich gesehen wird, weil ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass das ganz konfliktlos ist. Der Ausschuss, also die Begründung müsste ja heißen, dass hier sozusagen zum besonderen Schutz von der öffentlichen Ordnung oder was, ja, von besonderen Bedrohungen halt so eine Sondermaßnahme möglich wäre. Ich bin gespannt, ja. Das sehe ich aber vielleicht auch durch meine Brille etwas kritischer als ihr. So, und der letzte Beitrag heute von mir hier geht über das, was der Normenkontrollrat veröffentlicht hat. Das fand ich gut, sehr gut. Ich finde sowieso die Arbeit des Normenkontrollrats der letzten Jahre wirklich bemerkenswert gut. Die Überschrift hier, auch von der Tagesschau veröffentlicht, ist also: die Gesetzgebung ist häufig überhastet und fehlerhaft. Und im Kern sagt also der Normenkontrollrat, bitte nehmt euch Zeit. Nehmt euch Zeit, um Gesetze zu machen, die umsetzbar sind, die die Zivilgesellschaft oder, ich sag mal, alle, wie sagen wir immer so schön, Stakeholder, ja, also wirklich halt auch berücksichtigt, die durchdacht sind und dann auch Bestand haben dürfen. Finde ich eine sehr, sehr gute Initiative oder eine sehr, sehr gute Herangehensweise. Wie gesagt, also ich bin tatsächlich von dem, was der Normenkontrollrat die letzten Jahre beigesteuert hat, wirklich ganz angetan. Genau, dann hatte ich ja schon ein paar Mal im Podcast. Ich bin da auch sehr, sehr begeistert davon, welche Arbeit sie machen. Wobei das ja diese Nachricht sozusagen die originärste Aufgabe des Normenkontrollrats ist, nämlich genau die Wirkungen und den Aufwand der Gesetzgebung zu betrachten. Also das ist quasi genau das der wichtigste Aspekt. Auf der anderen Seite denken wir oft, naja, also unsere Gesetzgebungsverfahren dauern ja zurzeit schon ziemlich lang oft. Also wenn ich mir vorstelle, was da an Anhörungen und an Sachen passiert und wie das, also wenn man, was weiß ich, EU-Sachen umsetzt oder sonst was, dann sind wir immer die Letzten, die auf dem letzten Drücker dann gerade noch in die Zielgerade einkommen. Also wir sind einfach an der Stelle irgendwie ein bisschen zu komplex unterwegs. Ja, da fällt mir auch ein, dass ich im Logbuch Netzpolitik Podcast letztens gehört habe, dass er gesagt hat, also waren wir mal wieder beim Sachverständigenanhörung und die Einleitung dort war: schön, dass Sie alle wieder da sind, obwohl wir Sie auch beim letzten Mal ignoriert haben. Der Normenkontrollrat greift nämlich in seiner Kritik hier etwas auf, was ich wirklich bemerkenswert finde, nämlich er sagt hier zitiert: wenn es mehr Zeit für Gesetzgebungsverfahren gäbe und mehr Experten gehört würden, vor allem jene, die in den Kommunen die Gesetze umsetzen müssen, dann könnte man viele Korrekturen im Nachhinein vermeiden. Und das ist, glaube ich, genau das, was wir hier uns wünschen, dass derjenige, der die Musik bestellt, sie auch bezahlt oder eben, wenn es dann so rum nicht geht, aufgrund des Föderalismus, dass man eben hier wirklich alle auf Augenhöhe an einen Tisch zusammenbringt und sich die praktischen Umsetzungsprobleme auch wirklich anhört und ernst nimmt. Ja, das Interessante ist, wenn du mal nachfragst bei denen, die diese Gesetze schreiben, ob sie alle beteiligt haben, die werden dir auf jeden Fall bestätigen, dass sie mit allen möglichen Verbänden und was weiß ich gesprochen haben. Bloß ich erlebe es ja auch im Bitkom häufig, wie unter Zeitdruck eine Stellungnahme geschrieben wird. Also das ist manchmal wirklich nicht mal ein Tag, den man dann hat, ne? Das wird dann quasi nochmal schnell irgendwie in der Telco am Nachmittag des Vortages halt zusammengezimmert. Also das ist nicht der Sinn dieser Anhörung. Das weiß auch nicht, wie man darauf reagieren sollte. Also ich weiß, dass der Bundesdatenschutzbeauftragte ja zunehmend sagt, er macht da nichts mehr. Also er hat sein Team ja, glaube ich, ein paar Mal über Wochenende irgendwas machen lassen. Und jetzt hat er angefangen zu sagen, nee, die Zeit reicht nicht aus. Dann gibt es keine Stellungnahme. Okay. Ja, damit schließe ich meine Sonderteam und übergebe wieder an dich, Thorsten. Genau, und ich übernehme direkt und zwar auch wieder ein nicht weniger kontroverses Thema, obwohl wir sind uns einig bei dem Thema. Und zwar habe ich einen Artikel bei netzpolitik.org gefunden und der ist übertitelt: Ohne Schnittstellen ist kein digitaler Staat zu machen. Ich gehe jetzt nicht auf den kompletten Text ein, aber der Tenor ist, das Tempo wird immer langsamer für die Umsetzung der Digitalisierung oder der Vorhaben zum OZG. Und wir warten immer noch auf Standards und wir warten immer noch auf standardisierte Infrastruktur und Schnittstellen. Ich glaube, das ist genau das, woran bei uns die Umsetzung der Digitalisierung krankt. Wir haben angefangen, das Dach zu bauen und die Fassaden schön anzustreichen, aber wir haben ganz vergessen, den Keller vorher auszuheben und zu gestalten. Das heißt, wir haben in Deutschland angefangen, irgendwas Schönes zu machen, wo man eine schöne, klicky, bunte Oberfläche hat. Aber wie diese Daten dann letztendlich in die Verwaltungen kommen und von den Verwaltungen weiterverarbeitet werden, das hat man überhaupt nicht mitgedacht. Das hat zum Beispiel, jetzt kommt wieder ein Beispiel, Estland, die haben das mit ihrer X-Road da schon mal ganz anders gelöst. Die haben erstmal geschaffen, eine standardisierte Datenübertragungsmöglichkeit, wo man sogar die Wirtschaft und die Zivilgesellschaft mit beteiligt hat an dieser Infrastruktur. Und diese Datenaustauschinfrastruktur war das Erste, was da war, bevor man irgendwie angefangen hat, irgendwelche Online-Anträge zu digitalisieren. Und ich glaube, das war genau der richtige Weg. Auch jetzt werden wieder die ganzen Zweifler sagen, ja, Estland ist ein Mini-Land. Ja, aber genau das ist die Aufgabe eines Landes, Infrastruktur zur Verfügung zu stellen und Infrastruktur zu pflegen. Wenn natürlich so ein Land sagt, ja, ich habe hier eine tolle IT-Infrastruktur und tolle Standards, das ist natürlich nicht so schön klicki-bunti und glänzt nicht und glitzert nicht, das ist vollkommen klar, aber es bringt viel, viel mehr, als wenn ich selber anfange, diese Online-Dienste zu digitalisieren. Mit Standards habe ich eine Basis und dann kann ich einfach sagen, hier bitteschön, liebe Wirtschaft, liebe öffentliche Dienstleister, baut. Hier sind die Standards und da kann es mehrere Produkte geben nebeneinander. Jeder kann sich das Produkt aussuchen, was er möchte. Und letztendlich, unterm Strich, bin ich der ganz festen Meinung, wird es billiger. So, jetzt ihr. Naja, manchmal kommen mir da so komische Gedanken bei diesen. Also ich unterstütze das natürlich, auch die Aussagen, auch deine Aussagen. Das ist gar nicht die Frage. Aber ich will immer nicht da drinnen verharren halt. Und auch dieses, also mir fehlt tatsächlich mittlerweile der Glaube, dass wir genügend Know-how an den richtigen Stellen haben, dass diese notwendige Standardisierung zustande kommt. Ja, wir bauen eine FITCO auf und ja, da sind auch gute Leute gelandet. Aber auf der anderen Seite sehe ich immer ein krasses Missverhältnis, was die Digitalaffinität und auch das Wissen angeht zwischen Zivilgesellschaft und öffentlicher Verwaltung. Die braucht viel mehr Experten, aber das wird eine Weile dauern. Und manchmal denke ich, das, was bund.dev macht, ne, also nicht wirklich veröffentlichte APIs einfach mal beschreiben, veröffentlichen, zugänglich machen, könnte man auch weiterdenken. Warum sollte nicht die Zivilgesellschaft anfangen, diese Standards zu definieren? Und die Verwaltung holt sich eben die Daten von dort ab. Ja, wir brauchen hier Druck aus einer anderen Richtung. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Strukturen, die wir heute haben, dass irgendeine Art von Incentive haben oder Motivation haben, das mal endlich in Ordnung zu bringen, was du da immer wiederholst, dass wir Standards brauchen. Wir brauchen vor allen Dingen ein System drumherum, das dazu führt, dass Leute an Standards arbeiten. Es ist immer noch so eine Reißbrettgeschichte, die wenige machen, wo dann am Ende alle sagen, ja gut, da war ich ja schon vor 3 Jahren, das mache ich jetzt anders. Standpunkt Meinung von Ingo. Ja, also ich bin mir da nicht ganz sicher. Also ich glaube einerseits, dass wir durchaus an verschiedenen Stellen, nicht unbedingt in der kleinen Gemeinde, aber in bei den großen Dienstleistern oder bei den großen Kommunen und so weiter, dass wir da durchaus genügend Potenzial haben, solche Standards auch zu entwickeln. Ich sehe mehr das Problem daran, dass der Bund seine Funktion, diese Standards auch verbindlich vorzugeben, nicht anwendet. Also wir haben in dem 91c Absatz 5 steht drin, der Bund, also Grundgesetz, der Bund kann die Standards vorgeben mit Zustimmung des IT-Planungsrates. Tatsächlich hat er das in keinem Fall irgendwie gemacht, also praktisch nie, sondern es ist immer so tot diskutiert worden und im IT-Planungsrat halt dann irgendwann, nur wenn alle zugestimmt haben und alle irgendwie begeistert waren, dann hat man es gemacht und dann war es nicht verbindlich, also man muss es nicht anwenden, sondern man kann es anwenden. Und das ist aus meiner Sicht das Problem. Also der Bund müsste verbindliche Standards vorgeben und da braucht er kein Bundesrat und nichts davor. Also einfach einmal die Kompetenzen, die man hat, auch wahrnehmen. Und dann würde aus meiner Sicht viel mehr passieren. Also und ich finde das alles nicht so schlimm. Also ich sehe jetzt beispielsweise an dem IPBL, würde ich mal sagen, das ist was. Ich glaube, dass das System funktional ist, dass das die ganzen Anforderungen erfüllt, dass da genügend Erfahrung drin ist, dass das Know-how auch entsprechend drin ist. Aber warum nimmt das nicht einfach, also warum nehmen das nur die 10 Länder und der Bund her und nicht alle auf einmal und so? Also ich sag nur, ich verstehe es nicht, warum solche Dinge nicht einfach hart vorgegeben werden und dann hat sie es. Also das und der Bund hätte die Kompetenzen inzwischen. Genau, IPBL kann ich nur sagen, don't get me started. Ihr wisst, ich bin da involviert. Ich bin da genau deiner Meinung, Peter. Aber ich mache mal weiter mit Dingen, die tatsächlich schon umgesetzt sind. Und zwar gab es wieder einen, den 21. Mal den E-Government-Wettbewerb. Und ich lese jetzt nicht die komplette Gewinnerliste vor. Allerdings werde ich mir hier mal ein paar Highlights rauspicken. Was ich komplett mache, ist zum Beispiel das Thema OZG. Die besten OZG- und Registermodernisierungsprojekte 2022 ist eine eigene Kategorie. Da wurde zweimal Gold und einmal Silber vergeben. Und zwar einmal an den OZG-EFA-Leistung-Aufenthaltstitel, dann an den digitalen Bauantrag, Digitalisierung des Lebenszyklus Bauen war das, und an DiPLU, die digitale Plattform unbemannte Luftfahrt. Also da kann man dann seine Drohne anmelden und solche Geschichten. Das sind die drei, die in dieser Kategorie gewonnen haben. Etwas für Deutschland sehr Trauriges habe ich auch. Und zwar gibt es eine Kategorie, die heißt Bestes Projekt zum Einsatz innovativer Technologien und Infrastrukturen. Und was hat da gewonnen? Gold. Hat das Bundesministerium für Finanzen Österreich. Und zwar die ID Austria hat da gewonnen. Also Leute, ich glaube, das ist eine Bankrotterklärung. Wenn wir als Bund eine ID Bund haben, zum Beispiel, und dann gewinnt die ID von Österreich. Also sollte man vielleicht nochmal nachdenken, was wir da machen. Gibt noch die Kategorie Bestes Digitalisierungsprojekt Bund, Länder und Kommunen. Da lese ich jetzt nicht groß was vor. Bestes Projekt zur agilen Transformation, Buzzword Bingo. Ja. Bestes Kooperationsprojekt, da muss ich jetzt nochmal näher reingehen. Und zwar hat da gewonnen die Staatskanzlei Hamburg und das Bundesministerium des Innern und für Heimat. Und zwar deren Low-Code-Lösung Modul F. Modul F wird in letzter Zeit massiv gehypt als die Lösung für Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter, dass sie nicht mehr auf die ganzen Hersteller, Softwareentwickler warten müssen. Die digitalisieren einfach alles selber, weil das kann man mit Low-Code machen. Und das Einzige, was man dafür braucht, ist Fach-Know-how. Und ich weiß nicht, wer von euch sich schon mal Modul F angeguckt hat oder die an den diversen Präsentationen teilgenommen hat. Ich finde es als Nerd eine coole Geschichte, aber ich zweifle daran, dass jemals ein Sachbearbeiter aus der Verwaltung hier irgendeine Art Software entwickelt, die dann auch benutzbar ist. Die kann vielleicht fachlich top sein, aber die wird nicht benutzbar sein, weil Sachbearbeiter in der öffentlichen Verwaltung Sachbearbeiter in der öffentlichen Verwaltung sind und keine UX-Experten zum Beispiel. Ich hatte gedacht, du gibst eine andere Antwort. Weißt du, was ich gedacht habe? So gemein bin ich nicht. Also sag mal. Nee, ich habe gedacht, mit dem Modul 11 lassen sich halt bestehende Prozesse eben wunderbar digitalisieren, aber eben nicht, das ist das, was ich häufig erlebe, dass eben zu wenig hinterfragt wird. Ist das wirklich sinnvoll, den Prozess noch so zu belassen oder können wir den nicht halbieren? Oder so, ja. Ich meine, auf der einen Seite kann man schon verstehen, warum es dafür ich glaube, die Preisverleihung wollte vor allen Dingen honorieren, dass diese Kooperation in der Form so stattgefunden hat. Ich glaube, es geht gar nicht um das Tool an sich. Die Ausprägung des Tools an sich, sondern es geht wirklich um die Art der Zusammenarbeit, die da stattgefunden hat. Das kann ich schon irgendwie verstehen. Und witzigerweise habe ich übrigens auf die letzte Monatsschau von jemandem, der daran sozusagen beteiligt ist, halt eine Reaktion bekommen. Da ging es auch ums Thema Open Source übrigens. Und der sagte, das findet da drin statt. Nicht das Modul 11 selbst wohl, sondern drumherum entstehen hilfreiche Tools, weil irgendwie muss auch was konfiguriert werden können und so weiter. Und das wäre wohl auf besten Wege halt Open Source, also sei wohl schon, also ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, ja, das müssen wir jetzt einfach mal so stehen lassen, aber auch in dem Zuge gibt es wohl eine Affinität da rein, das Open Source zu stellen. Insofern habe ich so ein bisschen das Gefühl, deine Kritik ist irgendwie berechtigt. Auf der anderen Seite sind da, glaube ich, viele Leute dabei, die haben Schwung in die richtige Richtung. Ja, das stimmt. Die haben Schwung in die richtige Richtung. Ich kenne auch die Projektleiterin recht gut. Die habe ich schon ein paar Mal getroffen und mit der habe ich auch noch vor, einen Podcast zu machen zu dem Thema Modul F. Aber es ist einfach noch nicht so weit, dass man das in einem Podcast besprechen kann. Ich beschäftige mich eigentlich mit Modul F. Kann irgendwer erklären, wofür F steht? Ich weiß es nicht. Ne? Ja, doch. Hier steht es in ihrer Präsentation, steht unter dem großen Logo Fachverfahren einfach erstellt. Das F steht für Fachverfahren. Ah ja, okay. Ich beschäftige mich mit dem Modul F. Alle Informationen, die man dazu öffentlich bekommen kann, habe ich inzwischen mir angeschaut und gelesen. Die Idee dahinter ist ziemlich cool. Als Nerd finde ich das super, was da rauskommt. Thema Open Source, ich glaube, da lässt sich drüber streiten, wie viel und vor allen Dingen, was von diesem ganzen Modul F Open Source ist, weil das Kernsystem, das ist proprietär und das muss ich auf jeden Fall haben, bevor ich irgendwas damit machen kann. Das heißt, ich muss mir eine proprietäre Software organisieren und dann kann ich die ganzen Open Source Module ringsrum packen. So ist mein aktueller Informationsstand. Und das, was hinten rauskommt, das ist halt auch Code und den kann ich natürlich Open Source stellen. Das ist überhaupt kein Thema. Ich bin, wie gesagt, ich zweifle daran, dass das Thema Low-Code die Rettung für die öffentliche Verwaltung ist. Da zweifle ich massiv dran. Weil es gibt nicht umsonst Softwarearchitekten, User Experience Experten, Leute, die grafisch Dinge aufbereiten, damit die überhaupt nutzbar sind. Es nützt nichts, wenn ich der super, super Sachbearbeiter mit super Know-how bin, was mein Fach angeht. Da bin ich halt der Experte in meinem Fach. Und Software entwickeln ist immer noch ein anderes Fach. Weil ich Fahrräder fahren kann, kann ich nicht Autos reparieren. Das ist genau das Gleiche. Lass mich mal ein anderes Beispiel heranziehen. Also das Modul F will ja Grundbausteine quasi anbieten, die du dann kombinierst, ne? Wir kennen die Firma Stripe. Und wenn du heute in deinen Shop eine solche Bezahlfunktion einfügen willst, was machst du dann? Du packst, übrigens genauso wie ihr das gebaut habt mit dem Aufenthaltstitel, du packst einfach ein komplettes Webformular drauf. Genau. Ne? Das bringt die ganze Logik in sich mit und funktioniert. Ist das für dich Low-Code? Nee, das ist nicht Low-Code. Das ist für mich nur eine logische Verwendung von Schnittstellen und Standards. Okay, weil dahin hätte ich argumentiert, dass ich finde, wenn solche in sich geschlossenen Dienstleistungen von A bis Z funktionieren, ne, ich muss jetzt quasi mit einem WYSIWYG-Editor einfach draufziehen und habe die Funktionalität, dann hätte ich Low-Code für erfolgreich. Was ist für dich Low-Code? Low-Code ist in der Tat, dass du nicht mehr wirklich programmieren musst, sondern dass du in einer wie auch immer gearteten Oberfläche oder Software dir verschiedenste Module zusammenziehst, die logisch miteinander verbindest und dann daraus Software entsteht. Also im Prinzip baust du die Prozesse oder bildest die Prozesse nach mit verschiedensten Modulen und flanscht an diese Module vielleicht noch Anzeigemodule ran, die dann irgendwie ein Formular oder sowas generieren. Das ist Low-Code für mich. Und das, was du meinst, ja, natürlich, Stripe ist dabei, das ganz stark zu vereinfachen, weil die wollen natürlich eine große Verbreitung haben. Das ist aber nur ein Modul. Das ist ein einziges Modul, das ziehe ich mir irgendwo rein. Und das ist ein Code-Snippet, den ich mir da reinziehe. Den kann ich im Zweifel auch noch verändern, weil ich kann lesen, was da drin ist. Und bei Low-Code kann ich diese Funktion nur noch, da steht die Funktion Abschicken-Button. Diese Funktion ziehe ich mir dann da rein. Und da weiß ich aber nicht, was dahinter steckt. Ich kann vielleicht noch ein bisschen was konfigurieren über eine extra Oberfläche, aber ich weiß nicht, was für ein Code dahinter steckt. Das heißt, Low-Code ist so stark abstrahierter Code, dass du den Code gar nicht mehr siehst. Ich hatte mir jetzt vorgestellt, dass so ein IPBL eigentlich ganz ähnlich vorgehen kann. Also im Grunde genommen stehen diese Payment-Server eh halt irgendwo im Internet. Warum sollte ich nicht quasi so ein Modul einfach reinziehen können? Das geht. Ja, und damit habe ich dann schon mal eine ganz schön schwierige Funktion halt integriert, ne? Payment. Wenn wir jetzt noch Identifikation hinzubringen, dann haben wir schon 2 von 3 schwierigen Sachen aus so einem Verfahren gemacht. Also, ich weiß nicht. Ich glaube immer, wir haben sowieso in der Softwareindustrie halt mit Commodity zu tun. Also, es wird einfacher werden. Niemand lernt heute mehr von der Pike auf, ich sag mal, HTML programmieren oder so, ja. Naja gut, das ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber ihr versteht, was ich meine. Ja, das, also niemand würde heute Maschinencode noch sich irgendwie ernsthaft irgendwie direkt angucken. Ja, das stimmt. Ja, also und deswegen, wir werden immer mehr, ja. Also was ich sagen will, ist, ich bin nicht gegen Modul F. Ich zweifle an der Idee, dass Low-Code die öffentliche Verwaltung rettet. Jetzt haben wir den Peter die ganze Zeit geschnitten. Peter, du bist jetzt mal dran. Also zum einen mit dem, was du gerade als letztes gesagt hast, bin ich sehr dabei. Also ich sehe das jetzt nicht als das Heilsversprechen an, das einem im Moment gegeben wird. Also im Moment ist so das die Sau, die durchs Dorf getrieben wird und wo man sagt, die rettet uns jetzt. Und daran glaube ich nicht. Was ich festgestellt habe in einem Projekt, also Low-Code, ist zum einen natürlich oft einmal ein guter Weg, mit Prototyping anzufangen und einmal einfach den Menschen, die aus dem Fachbereich kommen, die Fantasie zu geben, was man umsetzen könnte. Und was ich auch feststelle, wenn die Umsetzung sozusagen näher am Geschehen ist, dann kommt dieses Not Invented Here-Syndrom nicht so zum Tragen. Das heißt, die Leute entwickeln mehr Begeisterung, die Leute sind mehr beim Thema dabei. Das ist so das eine. Das andere ist das, wenn man mal sich das genau anschaut, erzeugt man doch wieder aus dem Fachbereich Menschen, die sich wieder näher in Richtung Entwicklung herauskristallisieren. Also das heißt, das sind dann doch nicht mehr die normalen Sachbearbeiter, sondern das sind dann wieder herausgehobene Sachbearbeiter, die schon mehr IT-Affinität haben oder sonst was. Und ich habe halt auch festgestellt, dass man in vielen solchen Projekten die Dinge entwickelt hat und die hat man dann in relativ kurzer Zeit weggeworfen und hat sie nochmal neu ordentlich entwickelt. Und das ist das, was ich halt einfach als Sorge habe, dass wir hier relativ schnell, also so ähnlich wie man früher mit Excel und Word Makros versucht hat, die Welt, die Fachanwendungen quasi zu entwickeln, so glaube ich, hat man hier die Idee, dass man relativ schnell jetzt die Online-Services entwickeln kann. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das rächt sich irgendwann. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt vielleicht nicht einmal sauber begründet, sondern das ist mehr so ein, also man hat ganz früher auch schon immer gesagt, man definiert erst die Prozesse und dann fällt automatisch der Code raus und so. Und ich habe das nie erlebt, dass das wirklich funktioniert hat. Und deshalb bin ich da halt einfach total skeptisch. Aber wenn es irgendwo gute Lösungen gibt, dann lasse ich mich da auch gerne überzeugen. Und ich meine, Jetzt umgekehrt, eine Website programmierst du heute halt auch nicht mehr, sondern du installierst, so wie du vorher gesagt hast, dein WordPress und da setzt dann drauf auf. Und insofern, vielleicht ist die Zeit einfach reif, solche Dinge auch umzusetzen, die man in der Vergangenheit nicht umsetzen hat, genau. Ich finde, du hast was ganz Wichtiges angesprochen. Also diese Identifikation hat mich jetzt gerade nochmal echt zum Nachdenken gebracht. Also wenn jemand ernsthaft Verwaltungsarbeitsplätze interessanter oder attraktiver werden lassen möchte, dann wäre das natürlich tatsächlich ein überlegenswerter Weg, ne? Weil wenn ich meine Arbeitsmittel auch wieder zunehmend mitgestalten kann, dann werde ich, glaube ich, eher geneigt, als der Experte anerkannt zu sein, der ich bin, als wenn ich immer nur was Vorgesetztes durchklicken kann oder so. Also, ja. Ja, ich habe die Gefühl, dass dadurch wieder so ein Zoo passiert. So ein Zoo an verschiedensten Lösungen kommt, die irgendeiner mal so nebenher gebastelt hat. Ich sage nur, es gibt tausende von Access-Anwendungen, wo Leute mit Access versucht haben, Fachverfahren nachzubauen oder überhaupt ein Fachverfahren zu bauen. Ja, das geht, das ist eine Datenbank, das funktioniert. Das wird aber irgendwann mal so schwerfällig, weil da so viele Daten drin sind, weil das Access einfach nicht mehr schafft. Und ich sehe das genauso bei diesen Low-Code-Anwendungen. Die Low-Code-Anwendungen werden irgendwann mal so hyperkomplex, dass die nicht mehr wartbar sind. Und dann muss ich sie anfassen und muss es in eine saubere Software umsetzen. Und das ist nur wie ein Pflaster. Ein Pflaster auf dem Arm. Ich klebe ein Pflaster drauf, da hört es vielleicht gerade ein bisschen auf zu bluten und ich habe eine schnelle Lösung, aber der Arm ist trotzdem noch ab. Das hilft uns kurz, aber nicht langfristig. Ja, in seiner Absolutheit ist keine der Aussagen wahrscheinlich richtig, aber was ich wirklich gut finde, auch an diesem Stripe-Beispiel, ja, dahinter hast du Schnittstellen und die sind entstanden vor dem Hintergrund, dass man etwas Benutzbares auf die Oberfläche bringen muss. Das ist auch etwas, ne? Peter, du hast vorhin gesagt, ja, der Bund sollte die Schnittstelle. Das, was wir hier beim XML zum Beispiel halt häufig mal erlebt haben, ist, dass die Schnittstellen die gesetzlichen Anforderungen nicht erfüllen können, die da entstanden sind. Ja, da ist also sozusagen der Kommune eine gesetzliche Pflicht auferlegt worden, ein bestimmtes Datum oder irgendwas halt eben aufzunehmen, aber sie können es nicht übertragen. Und dieses Missverhältnis auch sozusagen in seinen wechselseitigen Beziehungen von Datenfeldern, das, glaube ich, entsteht halt einfach dadurch, dass derjenige, der das auf der einen Seite standardisieren muss, häufig nicht derjenige ist, der es dann auch zur Anwendung irgendwie bringen muss. Und dieser Gedanke, dass sozusagen nicht nur eine Schnittstelle zum Beispiel im Hintergrund, jetzt bleiben wir bei dem IPBBL-Widget, gemacht wird, sondern es ja auch funktionieren muss. Also da sitzt dann irgendwann der Tester davor und versucht eine Zahlung sozusagen zu machen, ja, und wird feststellen, hier bleibe ich immer hängen. Da fehlt mir was, ja. Ich müsste in der Situation wissen, dies, das. Und dann wird das in solche Schnittstellen halt wieder einfließen. Also vielleicht ist auch das ein lohnenswerter Gedanke, zu sagen, es gibt keine Schnittstelle mehr ohne eine Referenzimplementierung. Ja, da bin ich voll bei dir. Also wenn wir Schnittstellen haben, muss es eine Referenzimplementierung geben. Also vollkommen klar. Also da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ich habe sogar noch ein Beispiel für eine Umsetzung mit Low-Code. Ihr kennt alle Elster, ihr kennt alle das Elster-Portal. Und das ist genau mit einer Low-Code-Lösung umgesetzt. Und zwar, das ist die Low-Code-Lösung, die Basis von Moodle F ist in dem Fall. Damit ist es umgesetzt worden. Das ist von wahnsinnig vielen Fachleuten umgesetzt worden. Und ich habe das, glaube ich, jetzt hier im Podcast schon zum 10. Mal erzählt. Ich habe wegen des Podcasts und so habe ich ein Gewerbe angemeldet und ich musste zu dem Gewerbe was nachmelden. Und da wurde mir dann ein Link geschickt, den ich benutzen soll und da soll ich die ganzen Sachen eintragen. Das waren 10, 15 Seiten, die ich hätte ausfüllen müssen oder die ich ausfüllen sollte, wo komische Plausis waren, wo ich mir gedacht habe, das sind Fragen, die kann ich nicht beantworten. Da habe ich einen Freund von mir angerufen, der sich mit so Finanzsachen hervorragend auskennt und der ist mit mir Seite für Seite durchgegangen und hat gesagt, die Hälfte davon musst du gar nicht ausfüllen. Beim Papierformular würdest du es einfach durchstreichen und hier, wenn du 0 einträgst, dann schlägt die Plausi zu und sagt, das geht nicht, 0 kannst du da nicht reinschreiben. Und das sind halt Formulare, die sind gemacht worden von Fachleuten. Die sind gemacht worden von den Fachleuten, die sagen, guck mal, ich habe hier ein Formular aus Papier, da steht genau das drauf, was ich dringend brauche. Da sind auch ein paar Plausis dahinter, die ich benutzen muss. Und so setze ich jetzt dieses Formular um und dann lasse ich so einen armen Bürger drauf los, der den ganzen Kram eintragen muss. Also ich habe dann mit Hilfe es geschafft, die Plausis auch auszutricksen und das Finanzamt hat das auch so akzeptiert, was da angekommen ist. Aber es ist unausfüllbar, ohne dass dir jemand dabei hilft. Also dann brauche ich auch keinen Online-Dienst. Naja, das wäre so ein Beispiel dafür, dass man ein unsinniges Papierformular dann einfach 1:1 digitalisiert hat. Ich kenne das Papierformular nicht, also ich kann das jetzt nicht bestätigen, aber ich habe nur, also ich bin nicht ganz auf der Brennsuppe dahergeschwommen, wie man in Bayern sagt, wenn es darum geht, Online-Dienste zu nutzen und auch Formulare zu verstehen. Aber das war unmöglich. Also für mich. Wie bist du denn an den Plausi-Prüfungen vorbeigekommen? Hast du ja in der Developer-Bar angefangen, rumzufuschen im Code? Nein. Das hätte ich auch noch machen können, aber das habe ich mich nicht getraut, weil dann wäre vielleicht irgendwas Komisches rausgekommen. Nein, ich habe die irgendwann rausgefunden, wie die Felder zusammenhängen und habe dann da die Plausis entsprechend, würde man sagen, überbrückt. Hast du gleich noch ein Gewerbe angemeldet? Nee, das ist immer noch das Gleiche. Ich helfe euch beim Ausfüllen der Gewerbeformulare. Ja, da gibt's ja schon ein Gewerbe, die nennen sich Steuerberater. Ja. Und ich glaube, ein Steuerberater tut sich bei diesem Ding total leicht, weil der macht das ungefähr dreimal am Tag. Ach, der nutzt seine eigene Software. Der tut sich das nicht an mit der. Ja, oder so. Ich bin nicht so der allergrößte Fan davon. Peter. Ich wollte ja nur sagen, also ich habe diesmal nicht mit der Steuer angefangen. Aber um das Ganze abzuschließen, apropos Steuer, das ist übrigens der Grund, weswegen ich ein Gewerbe angemeldet habe. Ich habe beim Podcast Unterstützerinnen und die möchte ich einfach nochmal kurz erwähnen. In diesem Monat Heinz und Kalli und eine anonyme Käuferin oder Käufer, der Merch gekauft hat. Und zwar auf egovernmentpodcast.com kann man auch Merch kaufen und in dem Fall ist ein Cappy und ein Hoodie gekauft worden und auch davon kriege ich tatsächlich ein Kickback. So. Ich dachte, du rufst jetzt auf, bitte mach ein Foto, wir freuen uns. Das immer das gern, wer Merch kauft, darf auch Fotos schicken. Ja. Aber vielen, vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Es hilft mir wahnsinnig weiter, das Ding hier am Laufen zu halten und die Infrastruktur zu bezahlen und vielleicht auch Mikrofone und Kopfhörer zu kaufen. Und du wolltest noch was sagen, Ingo? Entschuldigung, nein, ich habe dich jetzt unterbrochen. Ich dachte, du warst schon am Ende vom Satz. Ich wollte auch noch einen Danke hinterher schieben. Ja, dann gut. Mach. Also solche Unterstützer sind wirklich bei vielen Podcasts, nicht nur bei unserem hier, immer wieder erstaunlich, finde ich. Also es gibt Leute, die einfach ihr Geld in die Hand nehmen und unterstützen. Das finde ich gut. Genau. Und damit beenden wir die Monatsschau des Monats September 2022. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und Ingo, Peter, danke, dass ihr wieder dabei wart. Gerne. Dann nächstes Mal stellen wir Modul G vor. Bis zum nächsten Mal. Und ach, ich habe noch eins. Ich bin, wenn ich es schaffe und die Sendung rechtzeitig rauskommt, bin ich gerade auf der Bits und Bäume. Wenn mich da jemand sieht, sprecht mich gern an. Ich quatsch gern mit euch. Bis dahin. Tschüss. Okay, ciao. Zuhören. Informationen zu den weiteren Sendungen, die Shownotes und Kommentare findet ihr unter egovernment-podcast.com. Wenn ihr uns und unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann bewertet den eGovernment-Podcast doch auf der Plattform, auf der ihr ihn gefunden habt oder anhört. Weitere Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auch auf unserer Webseite egovernment-podcast.com. Eine Produktion von Podcast.com.